Tage dein Lachen seh. Ist es wie Zucker für meinen Kaffee? Und ich frag mich, wie du das schaffst, dass selbst dein Morgenmuffel lacht. Die Zeitung zu lesen, das brauch ich nicht. Was mich interessiert, steht in deinem Gesicht. Alles andere ist mir egal, denn ich weiß bestimmt. Du gibst mir Leben, du gibst mir Liebe, du bist mein Ideal. Ich würde noch einmal mit dir durch das Feuer gehen. Wenn mir mal kalt ist, gibst du mir Wärme und ich kann sicher sein. Ich bin niemals allein, du wirst immer zur Seite stehen. Wenn ich am Abend das Licht ausmach, dann bleib ich immer noch lange wach. Und dann träum ich noch vor mich hin, dass ich mit dir auf ner Insel bin. Ich bin dein Caruso und bau für dich ein Palmenbett und dann mache ich alles, was dir mit mir gefällt, was uns glücklich macht. Du gibst mir Leben, du gibst mir Liebe, du bist mein Ideal. Ich würde noch einmal mit dir durch das Feuer gehen. Wenn mir mal kalt ist, gibst du mir Wärme und ich kann sicher sein. Ich bin niemals allein, du wirst immer zur Seite stehen. Ich bin niemals allein, du wirst immer zur Seite stehen. Und ich kann sicher sein, du wirst immer zur Seite stehen.